Eine Meldung des südkoreanischen Rundfunks KBS zufolge fordert am 10. Dezember die Oppositionsparteien Südkoreas das Verfassungsgericht mit Nachdruck dazu auf, sich schnellst für die Amtsenthebung von der Präsidentin Park Geun-hye zu entscheiden.